Ich sah sogar Backstreet Boy, fand es leid schon schön, toi toi toi. Ich hätte Geld wie Heu und Frauen in Hüll und Füll. Ein Backstreet Boy zu sein, ist alles was ich will, alles was ich will. Ja, so alles was ich will, ein reich und schön, toi toi toi. Alles was ich will, ja, so ich möchte mal nach Amerika. Backstreet Boys, die Backstreet Boys sind alle da. Backstreet Boys, mit Spaß und Spiel und Tanzen springen. Backstreet Boys, wie ein Backstreet Boy, so möchte ich singen. Backstreet Boys, ja, ja, ja, ich wär so gern Backstreet Boys. Dann wär ich reich und schön, toi, toi, toi. Ich hätte Geld wie Heu und Frauen in Hüll und Toll. Mein Backstreet Boy zu sein ist alles, was ich will. Alles, was ich will. Ich wär so gern Backstreet Boy. Alles, was ich will. Ja, ich reich und schön. Toll, toll, toll. Alles, was ich will. Ich wär so gern Backstreet Boy. Alles, was ich will. Ja, ich reich und schön. Toll, alles, toll. Alles, was ich will. Ich scheiß auf dich, Backstreet Boy.